ว้าว้า Wie wütend der Hip-Hop zu Conscious Hip-Hop wurde. Hip-Hop ist ein musikalisches Genre, das sich stetig weiterentwickelt hat, um die Erfahrungen und Gefühle seiner Künstler sowie Gemeinschaften wiederzuspiegeln. In seinen Anfängen, den 1970ern, entstand Hip-Hop als Ausdrucksmittel marginalisierten Gruppen, die soziale Ungerechtigkeiten, Diskriminierung und Armut erlebten. Wütende Texte spiegelten die Frustration über systematische Unterdrückung, Polizeigewalt und fehlende Chancen wider. Gruppen wie N.W.A., zu denen berühmte Rapper wie Ice Cube und Dr. Dre gehörten, nutzten diese Aggression, um auf Missstände aufmerksam zu machen. Affirmations are fun and cool. They help us heal and they help us grow. If you love to learn and want to keep feeling good, let's say some more. Follow me, let's go. Mit der Zeit entwickelte sich das Genre jedoch weiter und brachte bewussteren, also Conscious Rap hervor. Diese Transformation hatte mehrere Gründe. Einerseits erkannten viele Künstler und Künstlerinnen, dass ihre Texte eine Plattform für gesellschaftlichen Wandel sein konnte. Künstler wie Tupac Shakur und Mos Def begannen tiefere Fragen zu stellen und Hoffnung, Bildung sowie Selbstreflexion zu fördern. Auch die Kommerzialisierung spielte eine Rolle. Während wütender Rap oft als rebellisch galt, bot der Conscious Rap ein positives Narrativ, das besser zu Marketingstrategien passte, ohne die Authentizität zu verlieren. Aus Wut, dass die urbanen Communities authentisch darstellte, wurde bewusstes Storytelling. Ein Mittel, um komplexere Themen wie Identität, Rassismus, Liebe und politische Kämpfe um einem breiteren Publikum zugänglich zu machen. Berühmtere Vertreter heutzutage sind Kendrick Lamar, J. Cole sowie Nas und Joey Badass. Affirmations. Affirmations. Affirmations.